Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heißt, das war mein Sommer. Das war mein Sommer 2010 und genau darüber möchte ich sehr gerne mit euch sprechen. Wie war euer Sommer? Wie waren die letzten Wochen und Monate? Was ist passiert? Was ist geschehen? Was ist Ungewöhnliches vorgefallen? Trauriges, Dramatisches, vielleicht auch Schräges und sehr Schönes. Also wenn ihr darüber gerne mit mir sprechen wollt, ich bin sehr gespannt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Mein Sommer 2010 und ich bin sehr gespannt auf meine erste Anruferin. Das ist nämlich die Erika und Erika ist 80 Jahre alt. 80 Jahre alt, hallo Erika. Hallo Domian. Hallo. Ich bin ja glücklich, dass ich dich mal erwische. Ich bin froh, dass du da bist. Ich freue mich. Also ich bin in diesem Jahr 80, im Juli 80 geworden. Gratulation nachträglich. Danke. Und mit 75 habe ich gesagt, meine lieben Leute, ich feiere nicht mehr. Wer mich feiern will, der soll mich einladen. Ja. Und das haben meine Geschwister gemacht. Ich habe drei Geschwister noch. Wir sind zwei Generationen, einmal in den 30ern, einmal in den 40ern. Ja. Und meine 15 Jahre jüngere Schwester hat mich eingeladen. Also an meinem Geburtstag selbst war ich bei meinen Kindern, Enkelkindern, war alles spitze. Ja. Und dann hat meine Schwester mich eingeladen, die wohnt in Hamburg. Und du wohnst wo? Ich wohne in Bad Godesberg. Ah ja, ja. Und dann hat sie gesagt, also du kommst nach Hamburg und dann machen wir zwei eine Erinnerungsreise. Oh. Ja. Oh. Wie spannend. Ja, das kann ich dir wohl sagen. So, dann bist du nach Hamburg gefahren von Bad Godesberg. Dann bin ich nach Hamburg gefahren. Wie bist du hingefahren mit dem Zug? Mit dem Zug. Ja. Mit dem Zug. Und wusstest gar nicht, was auf dich zukommt? Richtig, auch schon spendiert, die Fahrkarte. Super. Und du wusstest gar nicht, was dann auf dich zukommt? Ja, ich habe mir das schon gedacht, was da ist. Vor allen Dingen, ich bin geboren in Schleswig. Ja. Mein Vater war 1929 Volksschullehrer rein, ganz oben an der Flensburger Förde. Ah. Und da habe ich auch meine Kindheit verbracht. Aha. Und den Krieg und alles. Ich ahne schon. Ja, und meine Schwester Ursula, die hat sich mit mir ins Auto gesetzt. Ja. Und dann sind wir losgedüst. Und dann sind wir erstmal gelandet in Scharbeutz. Ich weiß nicht, ob du weißt, wo das ist. Nee, leider nicht. Das ist an der Ostsee. Ja. Weißt du, wo Damp ist, da diese vornehme Gegend da. Ja. An der Ostsee. Da haben wir den ersten Nachmittag verbracht, sind auch ins Wasser gegangen, war herrliches Wetter. Da war es ja warm in der Zeit. Ja, da war schönes Wetter. Da war schönes Wetter, ja. Und dann sind wir von Scharbeutz weitergefahren nach Kappeln. Mhm. Kennst du aber auch. Nur so vom Hören. Ja, da wo der Landarzt gedreht wurde. Ja, muss man wissen. Ja. Und in Kappeln haben wir die erste Übernachtung gemacht. Ja. Und dann haben wir da natürlich super gegessen, Fisch, wie sich das so gehört. Ja. Und dann sind wir am nächsten Tag weitergefahren durch die holsteinische Schweiz. Das kennst du sicherlich auch. Das kenne ich wirklich, ja. Ja, und dann sind wir gelandet in Rabenholz, das ist oben, ganz oben an der Flensburger Förde bei Flensburg-Gelting in der Ecke, ja. Da wo mein Vater Lehrer war. Ja. Also aber das war wirklich dann so eine Erinnerungstour, ihr beiden Mädels unterwegs, wie es so früher war, ne? Was und ihr meine so Schwester, die hat natürlich auch so ein super Dingsbums, was da fotografiert, hat alles in Bildern festgehalten. Ja. Und dann waren wir in Rabenholz, dann sind wir von Rabenholz nach Flensburg gefahren. Ja. Aber in Flensburg war irgendwie wie viel los. Und da wollten wir eigentlich auch noch weiter uns aufhalten, aber wir sind dann weitergefahren an der dänischen Grenze Harreslev, kennst du sicherlich auch. Ja. Zur Dänemark rüber. Nur vom Hören. Und Ellund, das liegt in Richtung Nordsee. Ja. Und da war mein Vater auch als Lehrer, bis er pensioniert aber wurde. Aber sag mal, dann kamen doch ganz, ganz viele Erinnerungen von früher. Das kann ich dir sagen. War das sind ja natürlich auch zu Fuß da vom Ort, von Hof zu Hof. Und wir haben auch einige gefunden und auch in Rabenholz, wo mein Vater 1929 war, da haben wir auch einen getroffen, der wusste Bescheid, der wusste, wer noch lebte, wer gestorben ist und. Sag mal, Erika, solche wenn man in solchen Erinnerungen schwelgt, das ist ja unter Umständen nicht immer nur schön. Wurde es auch ein bisschen melancholisch, mal wehmütig? Ja, ich will dir ehrlich sagen, wenn ich so an die heutige Zeit denke, es war Krieg, 42, 43, 44, 45. Mhm. Es war eine armselige Zeit eigentlich. Und trotzdem waren wir glücklich. Ja, ja. Wie lange hat die ganze Rundreise gedauert? Drei Tage. Und wir sind dann weitergefahren nach Schleswig, wo ich geboren bin. Ja. Da haben wir wieder übernachtet und da war Regen. Da sind wir in den Petridom gegangen. Da haben wir ein super Konzert erlebt. In dem Dom Trompeten und Orgel. Super. Also das war aber eine gelungene Geburtstagsüberraschung für dich. Das kann ich dir sagen. Dann war es Regen am nächsten Tag. Da sind wir ins Schloss Gottorf gegangen. Ja. Da war eine Ausstellung ja. von Erich Henkel. War auch super. Ja. Und dann sind wir wieder nach Hamburg gefahren. Deine Schwester, du sagtest es gerade, wie alt ist deine Schwester? Die ist 15 Jahre jünger. 15 Jahre jünger. Ja. Und mit was im Auto wart ihr unterwegs? Mit ihrem eigenen. Ja, was ist denn das für ein Auto? Ich glaube, das war ein BMW. Achso, ich dachte euch beiden. Ich sah euch schon im Cabrio da durch Schleswig. Es gibt natürlich auch noch einen Schwager und der war natürlich nicht so erbaut, dass wir da mit dem Auto unterwegs waren. Aber meine Schwester ist gefahren wie ein junger Gott. Ich habe nicht geglaubt, dass die das alles schafft. Aber alles gut gegangen. Wunderbar. Keine Beule im Auto? Null. Beide Frauen sind hochglücklich gewesen? Ja, und jetzt kommt der Knüller. Meine Familie vom Rheinland fuhr an die Nordsee nach Norddeich. Ja. Und die wollten mich in Hamburg abholen. Da hat meine Schwester gesagt, fahr du im Zug nach Emden, die kommen dich holen nach Hamburg, ist viel zu weit. Ja. Dann bin ich in Hamburg eingestiegen mittags um 11:30 mit in ein ICE, der fuhr weiter nach Bonn. Ich bin in Bremen ausgestiegen, umgestiegen, aber zwei Stationen im Zug, da war unser Zug mit Steinen beschmissen worden. Oh. Ja, eine Stunde Aufenthalt. Ja. Meine Familie war in Emden, wartete auf den Bahnhof, auf die Oma. Ja. Oma kam eine Stunde Verspätung. Ja, Oma ist natürlich in den verkehrten Zug gestiegen. So war das. Aber es ist alles gut gegangen dann. Alles bestens. Und jetzt bin ich wieder in Godesberg. Wo es auch sehr schön ist. Auch. Auch sehr schön. Und wir hatten schönes Wetter heute. Hatten wir hier in Köln auch. Da können wir froh sein. Ja, Ilka, das war ein toller Sommer für dich. Ja, vor allem, es wurde fotografiert, es ist alles in Bildern festgehalten und das ist das Tolle. Kann man immer in den Erinnerungen schwelgen. So ist es, Domian. Ich danke dir sehr für den Anruf. Ich habe gedacht, du hast mitunter so viele schlimme Sachen. Erzähl mal was Lustiges. Das ist sehr schön. Schönes. Sehr schöne Geschichte und wirklich eine tolle Sache für dich jetzt im Sommer, die da passiert ist. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Das freut mich. Dankeschön. Ja. Liebe Erika, schöne Grüße nach Bad Godesberg und alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Mach es gut. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Das Thema heute Nacht heißt, das war mein Sommer 2010. Wie war es bei euch? Habt ihr auch was Schönes erlebt, so wie die Erika gerade erzählt hat? Oder vielleicht was sehr Trauriges und Erschütterndes, was nun gerade in diesen letzten Wochen und Monaten passiert ist? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Jochen ist hier und Jochen ist 21. Hallo Jochen. Ja, grüß dich. Hallo Jochen. Was ist passiert in dem Sommer bei dir? Ja, also ich kann irgendwie sagen, dass der Sommer jetzt für mich irgendwie der schlimmste überhaupt war, aber irgendwie auch der schönste an sich. Und zwar bin ich mit 1,97 Promille vor einem Baum gefahren nach einer Fete. Oh je. Ja. Und alleine? Ich kann ja auch kurz einmal ausholen. Ich allein im Auto? Halt auf einer, Warst du allein im Auto? Ja. Warst du allein im Auto? Ja, zum Glück. Also wenn ich da irgendwie noch mit reingezogen hätte, dann wäre ich glaube ich nicht mal glücklich gewesen worden in meinem Leben. Ja. Als Beifahrer oder hätte ich auch sonst irgendwie vor Gegenspur kommen können oder sagen wir mal irgendwie einfach einen mitnehmen können. Ja. Ne? Erzähl mal, wie es passiert ist. Ja, also ich war auf einer Geburtstagsfete von einer Freundin, bin da aber extra ohne Auto hin. Hab dann getrunken, eigentlich nur Bier, weil ich habe halt vorher auch schon mal Mist mit Alkohol gemacht und mir dann eigentlich geschworen, keinen Schnaps mehr zu trinken, aber ist dann wieder passiert, kann man sagen. Ich also getrunken und dann, ich weiß halt selber nicht mehr, dass also meine erste Erinnerung ist wieder, wie ich im Krankenhaus wach werde, sage ich mal einfach. Ja, warte mal, du bist nicht mit dem Auto dorthin gefahren? Nein, bin ich nicht. Du bist aber mit einem Auto dort weggefahren? Auch nicht. Ja, was war denn dann? Ich bin erst nach Hause gelaufen, zu mir nach Hause, ungefähr sagen wir 20 Minuten durch. Ja. Hab mir dann den Schlüssel meines Vaters genommen, das Auto vom Vater. Wie wahnsinnig. Bin dann noch zu meinem Vater gelaufen, ungefähr 10 Minuten, und da ins Auto eingestiegen und dann losgefahren. Wie zu deinem Vater gelaufen? Meine Eltern sind geschieden, der wohnt woanders, nochmal 10 Minuten entfernt. Und hat er dich bewusst wahrgenommen in deinem Zustand? Nein, nein, also das Auto steht draußen und ich habe halt einen eigenen Schlüssel dafür. Achso, du bist im Haus das Auto geteilt haben. Verstehe. Das heißt, du bist im Suff, bist du weggelaufen und hast dir dann das Auto geholt, so kann man sagen. Richtig. Und bist dann mit dem Auto losgefahren. Genau. Kannst dich daran nicht erinnern, was da vorgefallen ist? Nee, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wohin ich wollte. Es sind nur Spekulationen, aber genau, wo ich hin wollte, weiß ich nicht. Also du kannst dich auch nicht an die Entscheidung erinnern, ich hole mir jetzt das Auto. Nein. Das ist ja krass. Das ist richtig krass. Das ist ja wirklich krass. So, dann bist du losgefahren und wie lange hat die Fahrt gedauert? Die Fahrt hat ungefähr gedauert, ich sag mal, so eine Viertelstunde. Ja, und dann ist es passiert. Genau. Was ist dann ganz genau passiert? Das weiß ich ja leider nicht. Also ich vermute, ich bin auf einer geraden Strecke, 100 Sachen drauf und bin auf einmal einfach rechts. Einfach rechts und dann? Gegen einen Baum geknallt. Gegen einen Baum geknallt. Ja. Und die Erinnerungen kommen erst wieder, als du im Krankenhaus aufwachst. Ja, also die letzte Erinnerung ist quasi, wie ich auf einer Fete einen Schluck Schnaps zu mir nehme. Mhm. Und die nächste Erinnerung ist, wie ich halt, das Erste, was ich weiß, ist, dass tausende Menschen über mir irgendwie am Rumfummeln sind und so, ja. Ich gar nicht weiß, wo ich bin. Und dann ist das Nächste halt, wie meine Mutter reinkommt und mir dann halt mitteilt, dass ich einen Autounfall hatte. Und dann habe ich gesagt, das glaube ich nicht, du willst mich hier veräppeln, habe ich gesagt. Mhm. Ich hatte keinen Autounfall. Also das ist vehement abgestritten, kann man sagen. Welche Art von Verletzungen hattest du? Ich hatte zunächst erstmal nur einen Schlüsselbeinbruch und dann bin ich auf eine Normalstation gekommen und da fing dann an, dass mein Bauch sich etwas aufgebläht hat und ich höllische Schmerzen hatte. Mhm. Dann bin ich wieder zurück auf Intensivstation gekommen. Da haben sie dann geguckt, was ich haben könnte. Mhm. Sind dann irgendwann mit der Kamera durch den Bauchnabel rein, haben gesehen, dass mein Darm einen Durchbruch hatte. Mhm. Also kann man sagen, dass quasi die Gurte mir das Leben gerettet haben. Also einmal durch den Schlüsselband, einmal unten halt, das ist ja auch nochmal den Gurt. Mhm. Und da ist halt der Darm durchgebrochen, das sprich, es ist Kot und Blut in meinen Bauch gekommen. Mhm. Und das mussten sie dann halt 4 Tage mit einer Pumpe aussaugen. Gefahr dabei war halt, dass man irgendwie also die Bauchdecke sich dadurch entzündet, ja, und das, klar, ist das richtig schlimm geworden. Aber der Arzt hatte gesagt, dadurch, dass ich jung bin und auch Sport treibe, dass das irgendwie sehr verhindert hat. Ne? Bist du denn heute wieder ganz fit? Noch nicht ganz, ich darf halt noch keinen Sport machen wieder. An welchem Tag war das, an welchem Datum? Es war am 26.06., also knapp ein Monat her. Ja, ist ein bisschen schon her. Ja. Mhm. Wie lange, das hat man dir sicherlich erzählt, wie lange hast du denn da an der Landstraße vor dem Baum warten müssen, bis jemand dann kam und nicht so lange. Ich verwunderte war, dass ein Bekannter von mir mich sogar gefunden hat. Ein Bekannter hatte ich. Halt. Ich hab's gar nicht verstanden. Ein Bekannter hatte ich gefunden. Ja, als Zweiter. Der war als Zweiter als am Unfallort hinter von mir. Der konnte mir das dann halt alles wiedergeben, was ich gemacht habe. Die hat halt den Krankenwagen auch gerufen. Mhm. Es war halt so, dass direkt hinter mir einer war mit dem Auto. Mhm. Der ist rechts abgebogen, hat einen lauten Knall gehört und ist dann umgedreht. Und hat mich dann rausgeholt. Also quasi war ich vielleicht eine Minute alleine dann. Wie stark ist das Auto beschädigt? Total Schaden. Problem natürlich auch noch dabei, dass es ein Leasingwagen war und jetzt durch den Alkohol auch noch immense Schulden auf mich zukommen. Ne? Ja, ein Gerichtsverfahren und Schulden. Richtig. Ja. Was lernst du aus dieser Geschichte? Ja, also ich trinke jetzt erstmal überhaupt nichts mehr. Habe ich mir jetzt vorher halt auch vorgenommen, mit diesem Schnaps nicht mehr zu trinken. Aber es zeigt mir halt selber, dass wenn ich halt nur sage ein paar Bierchen, dass dann irgendwann ist dann wieder eine Grenze überschritten, wo es dann wieder dazu kommt, dass man es trotzdem macht, ne? Also ich finde, das ist auch ein heftiges Warnsignal deines Körpers. Das heißt, ab einem bestimmten Pegel von Alkohol scheinst du komplett auszuschalten und verrückte Dinge zu tun. Richtig. Das heißt, die Lehre wirklich muss daraus sein, komplett auf den Alkohol zu verzichten. Ja. Wer weiß, was du sonst noch anstellen könntest. Ja. Weil du scheinst ja überhaupt nicht mehr Herr deiner selbst zu sein. Richtig. Es gibt ja viele Besoffene, die dann doch irgendwie noch so ein bisschen Selbstwahrnehmung haben und auch noch entscheiden können und so weiter. Bei dir war das ja alles nicht der Fall. Ja. Du hättest tot sein können, du hättest andere Menschen mit ins Unglück reißen können und so weiter. Ja, richtig. Mann. Da habe ich mir natürlich auch dann im Krankenhaus Gedanken drüber gemacht, ne? Was hätte passieren können? Und ich meine, ich bin 21 Jahre, weil ich noch alles vor mir habe, ne? Mhm. Ich möchte auch mal irgendwann mit 80 dann eine Reise, was weiß ich, wohin machen, und meinen Geburtstag feiern und nicht irgendwie, weiß ich nicht. Das liegt in deiner Hand, dass du jetzt wirklich dann radikal mit dir bist und die Finger vom Alkohol lässt. Was ich anders noch irgendwie daraus auch gelernt habe, ist eigentlich irgendwie, dass man das Leben irgendwie auch mehr wahrnehmen sollte. Ne? Ich habe mir früher so über Nichtigkeiten Gedanken gemacht und habe dann irgendwann gelegen, konnte halt nicht mehr allein auf Toilette, musste mir von Gleichaltrigen den Po abputzen lassen, konnte fast nicht mehr laufen. Also hat man in den ersten Wochen eine Operation. Ne? Das nimmt man halt alles erstmal wahr. Ich habe halt so eine gute Unterstützung von meinen Freunden und von meiner Familie bekommen und hat auch wirklich gesehen, was die mir bedeuten und was ich denen bedeute. Was sagt denn dein Vater zu der ganzen Geschichte? Ja, der war jeden Tag im Krankenhaus, der war natürlich erstmal froh, dass ich überlebt habe. Ne? Und ich werde ihm auch hier versuchen, jeden Cent zurückzuzahlen. Und tut mir natürlich auch für meine Familie an sich leid. Ne? Ja. Also er ist natürlich berechtigterweise, natürlich ist er glücklich, dass du gesund bist und dass es gut ausgegangen ist, aber berechtigterweise auch sauer. Ja, auf jeden Fall, ist er auch sauer. Wie viele Schulden wirst du am Hals haben? Ich denke mal so 10.000 bis 15.000. Das ist eine Menge Stoff. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich studiere dual, kulturelle Sozialpädagogik nennt sich das. Ah ja, okay. Ich arbeite zum Beispiel auch mit Behinderten da zusammen und ja ich habe irgendwie auch, ich habe mir zum auch mal Gedanken gemacht, weil es gibt welche, die halt nur körperlich behindert sind und auch auf die Hilfe von anderen so extrem angewiesen sind. Ne? Und irgendwie habe ich jetzt dadurch auch mal bemerkt, was das eigentlich so bedeutet, ne, was man da eigentlich für eine Aufgabe hat. Und ich kann auch nur den ganzen Krankenschwestern so mega Respekt zollen, muss ich einfach sagen. Also auf jeden Fall, trotz aller Dramatik, eine sehr wichtige Lebenserfahrung für dich, die hoffentlich lange ausstrahlt in dein ganzes Leben. Ja, richtig, richtig. Also Glückwunsch und auf der einen Seite und Warnung für die Zukunft, ne? Auf jeden Fall. Und auch an alle anderen eine Warnung. Also sicher. Wenn ihr merkt, dass irgendwie ihr austickt, wenn ihr was trinkt, dann lasst es lieber bleiben. Ja. Ne? Jochen, danke für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich. Danke mich auch. Mach's Tschüss. Gut, ne? Ciao. Ciao. Und es geht weiter mit Ramon 22. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Ramon. Hi, alles so, klar? Ja. Der Sommer 2010, darüber reden wir. Wie war er bei dir? Ja, also bei mir war der Sommer ganz gut. Ich war im Urlaub mit meinen zwei Kollegen. Einmal mein Trauzeuge, der Vlado, und ein Kollege von mir, der Ertuğrul. Und ich heirate nächstes Jahr am 11.06. Mhm. Hab mir gedacht, komm, bevor du heiratest, lässt du noch einmal die Sau raus, fliegst mit den Jungs nach Türkei, machst ein bisschen Party in Alanya. Kommst du aus der Türkei oder deine Familie? Nein, ich bin gebürtiger Kroate. Ah ja, Ja. Und ich bin jetzt seit 3 Jahren verlobt, habe eine Freundin und bin seit einem Jahr verlobt und wir heiraten am 11.06. Und in Alanya ist mir was passiert, worüber ich immer noch zu knacken habe. Wir waren da mit den Jungs feiern, haben ein bisschen Party gemacht, haben vorher einen Tag 3 Mädels kennengelernt. Mhm. Eine, wie durch Zufall, ist auch Kroatin, war mit ihren 2 türkischen Freundinnen, halt so eine Clique, genauso wie wir. Wir waren feiern, ein bisschen was getrunken, hin und her. Danach, nächsten Tag waren wir am Strand, Sonnen, unterhalten, hin und her, und so sind wir uns näher gekommen. Ja. Sprich, näher. Sehr nah. Am Strand spazieren gegangen, Sonnenuntergang, war echt schön, ja, und wir hatten auch was miteinander, obwohl ich verlobt bin, und ich habe mir gedacht, komm, Junge, vergiss das Ganze, wo ich wieder hier war, aber das Problem war, ich konnte diese Frau nicht vergessen. Das heißt, du hast dich in die verliebt? Also ich muss dir dazu sagen, ich bin so ein Playboy-Typ, so da mal eine. Mhm. Aber das Herz steht immer bei meiner Frau. Und jetzt hat's mich wirklich erwischt, dass ich mich wirklich verliebt habe. Ich habe mich über beide Ohren verliebt, obwohl ich am 11.06. heirate. Nun hast du ein Problem. Ich habe ein sehr, sehr großes Problem. Und du musst dir vorstellen, ein Jahr vorher oder fast ein Jahr, man trifft die ganzen Vorbereitungen. Heute zum Beispiel war ich einen Saal angucken, hin und her. Ich kann aber nicht. Ich habe mich wirklich in dieses Mädchen verliebt. Ich habe mir, du musst dir vorstellen, ich habe mir eine zweite Handykarte geholt wegen dieser Frau. Ja. Damit das meine Verlobte nicht merkt. Wo lebt denn diese Frau? Lebt die in Deutschland oder in Kroatien? Nein, die lebt in Deutschland. Ja. Also die lebt in Hannover. Ich selber wohne in Essen. Ja. Ist schon ein Stück. Und ich habe sie auch schon besucht. Ja. Habe natürlich meiner Verlobten gesagt, ich muss geschäftlich weg, hin und her. Ich will vielleicht einen neuen Laden aufmachen. Wie ist das? Ist diese Frau in dich auch verliebt? Ja. Ist sie solo auch zurzeit? Ist sie solo zurzeit? Nicht auch? Ist sie solo? Sie ist auch solo. Also nicht. Also, du bist nicht solo. Ja. Mhm. Und dieses Mädchen, also ich, Domian, kennst du dieses Gefühl, wenn du weißt, boah, das ist die Richtige. Du unterhältst dich mit deiner Frau so lange, ihr habt, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, ihr habt so geilen Sex, aber das hast du im Leben noch nie. Also viel geileren Sex als mit deiner Verlobten. Ich schwöre dir, das war der geilste Sex in meinem Leben. Ja. Wie lange bist du denn mit deiner Verlobten eigentlich schon zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre. Ja, merkt die denn nicht jetzt im Moment, dass mit dir irgendwas nicht stimmt? Weiß ich nicht, ob sie es merkt. Also ich versuche alles zu tun, dass sie überhaupt gar nichts merkt. Dass sie gar nichts merkt. Ich Idiot, habe ihr meine richtige Telefonnummer gegeben. Und dadurch kam immer wieder SMS, dies, das. Und da habe ich ihr gesagt, ich habe die Nummer gewechselt, damit das meine Verlobte nicht mitkriegt. Mhm. Und ich, ganz ehrlich... Moment, dieses Mädel in Hannover, die weiß auch nicht, dass du verlobt bist? Bitte? Und ich, nee, weiß ich nicht. Achso, also beide Frauen wissen nichts voneinander. Und das Üble dabei ist, also so, jetzt, das Mädchen hat sich auch in mich verliebt. Die fühlt genau dasselbe wie ich. So, jetzt muss der Playboy mal ein bisschen Arsch in die Hose kriegen. Ja, aber im Moment ist das ein feiges Verhalten, was du da an den Tag legst. 3 Jahre. Du musst dir vorstellen, 3 Jahre mit meiner ja, bald Frau, ja, Tiefen durchgemacht, ohne Ende. Ja. Und dann kommt so eine Frau. Ja, aber vielleicht ist das ja sogar ein ganz gutes Signal vom Schicksal, dass es jetzt kommt und nicht nächstes Jahr, wenn du schon verheiratet bist. Ja, aber vielleicht ist das wirklich jetzt so der Wink des Schicksals, dass sie wirklich nicht die Richtige ist, mit der du jetzt 3 Jahre zusammen bist, sondern vielleicht die andere. Ja, aber woher soll ich das? Bei der anderen, wir sehen uns ja nicht jeden Tag. Wir haben ja nicht dieses tägliche Alltagsleben, dass man sagt, okay, man sieht, dass es passt. Es ist ja nur ein gemeinsames Wochenende und die 4 Tage im Urlaub, ja, die einfach nur wunderschön waren. Ja. Und ich habe Was denkst du denn, wie das jetzt weitergehen soll? Ich weiß es nicht. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ja, aber du musst dir ja darüber Gedanken machen. Es bleibt ja nichts anderes übrig. Die Zeit arbeitet gegen dich. Wie soll es weitergehen? Auf einer Seite, ich habe mich in diese Frau habe ich mich verliebt über beide Ohren. Ich denke nur noch Wie wär's denn mal mit ein bisschen Wahrheit, Ehrlichkeit? Wenn du zum Beispiel der Frau sagst, dass du verlobt bist, ja, wäre der erste Schritt interessant, wie die reagieren wird. Ja, natürlich. Also das ist eine gute Frau. Sie hat auch zu mir gesagt, ich würde sowas nie machen, hin und her, dies, das. Ich bin nicht so, weil man kennt ja diese Frauen, die im Urlaub gehen und, Entschuldigung, rumvögeln mit 1000 Typen. Also was glaubst du, wenn du ihr sagen würdest, ich habe eine Verlobte? Ganz ehrlich, was ich hier alles gesagt habe, weil ich habe dir auch viel Mist erzählt, ich liebe dich, du bist hin und her, ich habe mich verliebt. Sie wird mir eine Ohrfeige geben. Ja. Und ich glaube, nie wieder mit mir ein Wort wechseln. Dann hast du es dir auch selbst eingebrockt. Ja, aber du musst dir, was soll ich machen? Auf einer Seite ist meine Familie, die alle schon an den Vorbereitungen. Ja. Aber weißt du, was du machst? Du hast eine Verlobte und dann fährst du in Urlaub und lässt die Sau raus, verliebst dich über beide Ohren und belügst auch das Mädel im Urlaub und jammerst dann rum. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja Mensch, Junge, das hast du dir selbst eingebrockt. Jetzt, wenn du wirklich an dieser neuen Frau interessiert bist, dann schenk der zunächst mal ganz schnell rein Wein ein. Wenn die dich in den Wind schießt, ist das Problem so gelöst. Ja. Wenn sie dich nicht in den Wind schießt, wenn die sagt, okay, ich verzeih dir das, dass du mich angelogen hast, ich bin in dich auch sehr verliebt, lass es uns versuchen, dann musst du richtig hart an dein Leben rangehen, ob du die Verlobung auflöst. Ja, aber das geht, die Verlobung auflösen. Das geht. Geht alles. Heute kam meine Mutter an mit ihr und ja, Hochzeitskleid, dies und das und guck nur so und schluck runter und denkt. Die Hochzeit ist nächstes Jahr im Juni, ne? Die ist nicht nächste Woche. Ja. So, die ist nächstes Jahr im Juni. Ja. Das heißt, wenn sich jetzt herzensmäßig bei dir noch was verändert oder was Gravierendes verändert, ist das für alle Beteiligten nicht schön und auch für die Familie auch nicht, aber dann ist es halt so. Da ist das immer noch besser als dein Leben hinterher in der Ehe, in der Lüge. Ja. Also, Domian, du musst mir einen Tipp geben, was ich machen soll. Rede zunächst mit deiner, mit der Frau in Hannover, was mit dir wirklich los ist. Ja, wie soll ich das anstellen? Indem du ihr sagst, ich habe dich belogen, ich bin in einer Beziehung, aber ich bin wahnsinnig in dich verknallt. So, mal sehen, was dann passiert. Also, ich weiß es nicht. Ich kann ja sagen. Was wollen wir denn sonst machen? Dann mach mit ihr Schluss. Dann mach sofort mit der Frau in Hannover Schluss. Nein, das ist so eine geile, tolle Frau. Willst du auch nicht. Merkst du, dass du dir nur die Rosine auspickst, aber nicht die Konsequenzen tragen willst? Das stimmt. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich will beide. Nee, das geht aber nicht. Wenn du mit, dann sag beiden Frauen die Wahrheit ins Gesicht. Dann kannst du sagen, ich will euch beide, aber nicht so. Aber dann verliere ich beide. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Du hast beide auch mehr oder weniger betrogen. Die eine sogar sehr stark, deine Verlobte, und die andere mehr oder weniger ein bisschen auch. Ach du Scheiße. Ja. Hab ich mir was eingebrochen? Ja, Herr Playboy. Boah, dass mir das passiert, ne? Aber jeden anderen. Nein, aber mich wundert's gar nicht, dass es dir passiert, so wie du, wie du redest. Warum? Nee, weil du, so wie du schwärmst von ihr und dich da so reingefahren hast in die Situation, erstaunt mich das nicht so sehr. Aber egal, du musst auf jeden Fall jetzt was tun. Ja. Du musst was tun. Jeder Tag, der verstreicht, ist für dich schlecht. Außerdem, Ramon, jetzt ganz ehrlich, oder auch es ist für dich ja auch gut, wenn du eine klare Linie fährst. Es ist eine Frage deines Stolzes ja auch. Im Moment hast du nicht viel Grund, stolz zu sein, weil du betrügst zwei Frauen. Das ist nicht in Ordnung. Ja, also, du möchtest auch nicht betrogen werden von den Frauen. Also musst du klar Schiff in deinem Leben machen, wie schmerzlich das auch immer sein mag, aber du musst es tun. Aber auf der Seite möchte ich sie nicht verlieren, auf der Seite möchte ich die andere auch ja, nicht verlieren. Ja, aber du wirst eine verlieren, vielleicht verlierst du beide. Oh. Mann, hätte ich das mal vorher gewusst, wäre ich nie nach Alanya geflogen. Wärst du nie nach Alanya geflogen? Ja. Ja. Aber letztendlich war das doch abzusehen, dass ihr auf jeden Fall da irgendwas mit Mädels anfangen werdet, ne? Oder? Klar. Ja, aber ich habe mir gedacht, komm, du lässt die Sau raus und das, okay, wenn da irgendwas passiert, nee, mein Gott, das war in Alanya und fertig und die Sache ist dann gegessen und hin und her, aber das hat mir so, du musst dir vorstellen, ich denke jeden Tag, ich habe Bilder von dieser Frau, ich gucke mir diese Bilder täglich an. Ja, du bist verknallt, ist mir klar, du bist verknallt. So, ehe wir jetzt im Kreis reden, würde ich sagen, wir beenden das, weil ich dir meine Meinung gesagt habe, du musst handeln, du musst etwas tun. Domian, ich sag dir ganz ehrlich, ich werde was tun. Und wenn ich was getan habe, werde ich nochmal bei dir anrufen und werde dir sagen, was passiert ist. Ich bin sehr interessiert daran. Du freue mich, wenn du dich meldest. Wenn du telefonisch nicht durchkommst, mail uns, dann rufen wir dich nochmal an. Okay, also ich treffe mich mit der Frau wahrscheinlich irgendwann nächste Woche. Und du hast recht, irgendwo, das ist, du sagst jetzt Stolz und dieser Stolz bei mir, der wird auch irgendwo gekränkt. Ja. Ich werde versuchen, ihr das auf jeden Fall zu sagen. So, das ist ein Wort. Hau rein und wir hören voneinander. Okay, Domian. Okay, Ramon, bis dann. Ciao. Tschüss, ciao. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer. Wenn ihr mir erzählen wollt von eurem Sommer, was ihr im Sommer angestellt habt, was euch widerfahren ist, ob es was Schönes war oder was vielleicht auch sehr traurig ist, dann meldet euch bei uns, entweder per Telefon oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Marliese. Stimmt das? Marlies. Einfach Marlies. Marlies 52, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, ja. Marlies. Was ist geschehen im Sommer? Ja, eigentlich war es ein schöner Sommer. Ja. Ich bin eben auch glücklich, sehr glücklich verheiratet, schon 34 Jahre lang. Mhm. Meine älteste Tochter wohnt bei uns mit im Haus. Also wir wohnen zur Miete, es ist ein Dreifamilienhaus und sie wohnt ganz oben und wir unten. Mhm. Und sie ist seit 5 Jahren glücklich verheiratet. Mhm. Hat 2 Kinder, das jüngste ist jetzt ein Vierteljahr, sie stillt eigentlich auch noch und ja, und ihr Mann hat ihr gestern Abend gestanden, dass er sich von ihr trennen will. Mhm. Und das hat es eigentlich auch gestern Abend getan, hat die Sachen gepackt und ist zu einer anderen Frau. Nach wie vielen Jahren? Nach 5 Jahren Ehe. Ja. Na, und das war ihr Traummann und ja. Das erschüttert die Familie jetzt, die ganze Familie und so auch dich. Wir sind auch so familienbezogen und ich sag, das war ein toller Sommer. Ich sag, wir hatten hier draußen so viel Spaß. Wir haben gegrillt mit den Nachbarn und die Kinder haben gespielt und ich bin auch so stolz auf meine Enkelkinder. Das ist im Prinzip jetzt, ich habe noch ein etwas älteres Enkelkind von meiner jüngsten Tochter und die ist auch eben alleinerziehend, aber eben es läuft eben alles ganz gut und auch mit dem Vater des Kindes, aber eben man steht ihm so hilflos gegenüber. Mhm. Und was ist denn der Grund, dass der Schwiegersohn gesagt hat, ich gehe? Ja, eigentlich eine andere Frau. Also er kam ganz plötzlich, das war gestern auch, also ich kann es gar nicht beschreiben, das war so von jetzt auf gleich, er hat eben eine andere Frau kennengelernt. Von der wusstet ihr aber gar nichts? Nein, ist eine Arbeitskollegin von ihm. Und ihr wisst auch nicht, wie lange das schon gelaufen ist? Wir vermuten, er war jetzt im Juni 3,5 Wochen, er ist Erzieher und arbeitet so bei schwer erziehbaren Kindern in so einem Kinderheim und so mit Jugendlichen und 3,5 Wochen in Ungarn und da sind die sich näher gekommen. Achso, verstehe, ja. Da war die mit, die Frau. Und, ja, genau. Na, und da vermuten wir jetzt. Wie hat denn so ganz spontan und direkt deine Tochter reagiert gestern? Sie hat ihm das im Prinzip aus der Nase rausgezogen. Er saß da und heulte und sie hat erst gedacht, ist was mit der Arbeit, weil ja auch im Moment neue Kinder sind und viel Stress eben ist und so. Mhm. Und und hat im Prinzip gefragt, was ist denn, was ist denn los? Und sie haben auch die Kinder noch zusammen ins Bett gebracht. Und er ist ein schlechter Mensch und ja, alles so nach und nach ein Bröckchen. Sie hat ihm das im Prinzip auch wirklich... Als sie es dann wusste, wie hat sie reagiert? Ja, wie jetzt? Sie hat dann gesagt, wie jetzt eine Affäre? Weil sie liebt den Mann über alles. Aber da hat er gesagt, nein, keine Affäre, sondern eine neue Liebe. Das hat er nicht so direkt gesagt. Er hat gesagt, es war keine Affäre. Er trennt sich. Wie hat sie reagiert? Ja, sie ist dann im Prinzip auf. Wir wohnen zwar unten, aber wir haben das eben in dem Moment nicht mitgekriegt. Und dann ist sie wohl zu ihrer besten Freundin auch hin. Das sind eben gute Bekannte auch von den beiden. Ne, und kennen sich eigentlich über die Männer. Und da ist sie hin. Und mein Schwiegersohn kam dann bloß und hatte dann meinen Mann draußen im Flur, ist er ihm begegnet und hat ihm gesagt, wir sollten mal hochgucken gehen. Und er muss jetzt los zur Arbeit. Als du deine Tochter danach gesehen hast, wann auch immer, wie war sie denn da drauf? Wie war sie da drauf? Also ich bin erstmal hochgegangen, weil wir haben ja auch einen Schlüssel von der Wohnung. Aber da war sie ja schon nicht mehr da. Da war sie nicht da. Und als du sie dann gesehen hast, wie hat sie geweint? War sie wütend? Hat sie geschrien? Ja, sie war erstmal ganz empört, dass ich sie angerufen habe, habe gesagt, dass er los ist. Er hat zu uns gesagt zur Arbeit und ich wollte wissen, was jetzt los ist. Na, und dann hat sie gesagt, ja, was? Sie war so ganz entsetzt. Was? Er hat die Kinder alleine gelassen. Na, also sie wollte das im Prinzip jetzt loswerden. Sie wollte mit irgendjemand sprechen. Und zwar nicht mit uns, obwohl ich ja eigentlich auch, oder wir Vertrauenspersonen sind. Also, aber er hat jetzt definitiv gesagt, dass er sich trennen will. Ja. Das ist so auch. Ja. Das nimmst du auch sehr ernst, dass es nicht einfach so dahingesagt, sondern... Und hast du denn so, ich meine, du bist ja nah dran, du bist die Mutter und hast du denn mitbekommen, dass er unzufrieden war in den letzten Monaten? Nee, sagen wir mal so, und überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also sie waren vorgestern noch bei den Bekannten, wo sie da auch also gestern Abend noch hin ist. Und da haben sie vorgestern noch von gesprochen, also der Mann nun, dass ein neues Auto und dieses und jenes. Und das war so eine Kurzschlussreaktion von ihm. Glaubst du, dass er ein perfekter Schauspieler war und hat das... Nein, ich habe ihm das angemerkt, seitdem er zurück war aus diesem Urlaub. Ich wollte ihn schon die ganze Zeit immer drauf ansprechen. Was ist mit dir? Ist irgendwas? Ja. Also mir kam das schon alles vor. So, wie wird es jetzt, was denkst du, wie das jetzt weitergeht? Also meine Tochter hofft, aber sie hat auch zu mir gesagt, also sie hat heute eine Nachricht bekommen und hat eben auch gesagt, dass eben er morgen eben kommen will. Er ist jetzt im Moment schon bei der neuen Frau? Ja. Und du meinst so Eheberatung und sowas, das nutzt gar nichts mehr? Also er will definitiv nicht. Er will definitiv nicht mehr mit deiner Tochter zusammen sein? Ja. Ja, dann kann man auch niemanden zu einer Eheberatung drängen, das geht nicht. Nein. Das ist natürlich eine Erschütterung jetzt, ne? Ja, weil man steht so hilflos daneben und... Ja, vor allen Dingen für dich ist es, oder für euch, ihr könnt gar nichts machen. Du kannst für deine Tochter und für die Enkelkinder da sein. Ja, natürlich, aber ja genau. Aber für die Ehe kannst du gar nichts machen, gar nichts. Ja, bloß ich sage, wenn wir, ich kann jetzt auch nicht sagen, wenn er uns gestern Morgen über den Weg läuft, ich will es eigentlich nicht und ich weiß auch gar nicht, wie ich reagieren soll. Ja. Das ist jetzt so mein Problem, wie verhalte ich mich ihm gegenüber? Wie bist du denn so die letzten Jahre mit ihm ausgekommen? Super. Ja, und wir haben uns geliebt. Also mein Schwiegersohn. Das war immer wir und also wir beide waren immer ein Team. Und also da kann ich natürlich verstehen, dass deine Hauptloyalität deiner Tochter gehört. Das ist ja, klar. Das ist natürlich andererseits klar. Fände ich es auch jetzt nicht angemessen, wenn du ihn jetzt völlig ignorieren würdest oder gar nicht mehr mit ihm sprechen würdest oder ihn gar beschimpfen würdest. Das ist nun mal das Spiel der Liebe, dass er sich jetzt woanders hin verliebt hat und eine andere Frau hat. Ich würde versuchen, relativ sachlich freundlich zu sein, wenn er mir begegnet. Und er wird dir noch oft begegnen, wegen der Kinder wahrscheinlich, allein schon. Wenn es dir auch schwer fällt, aber vielleicht fällt es dir auch gar nicht so sehr schwer, wenn du sagst, weil ihr so ein gutes Verhältnis miteinander hattet. Ja, aber ich habe auch so eine Wut auf diese Frau. Das Kind ist, das zweite Kind ist ein Vierteljahr, sie stillt. Ihr ist die Milch jetzt weggeblieben. Sie musste ja dem Kind heute eine Flasche geben. Ich war ja dabei, man ist vor Ort und man ist irgendwie hilflos. Aber weißt du, Wut auf die Frau ist nicht angemessen, finde ich. Also auf die neue Frau, meinst du? Ja. Ich meine, er, er ist dabei und er entscheidet, was getan wird. Die Frau ist da nebensächlich im Moment. Ja, ich meine, dazu gehören immer zwei. Ja, wenn er nicht wollte, dann hätte die Frau machen können, was sie wollte, was sie will, ne? Ja. Also ich würde dir nur jetzt wirklich raten, dass du relativ sachlich mit ihm umgehst, bis sich die Wogen ein bisschen geglättet haben. Und emotional natürlich, das tust du sowieso oft, dass deine Tochter beistehst. Ne? Und mehr kannst du gar nicht machen. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, aber ich sag, sie hat nicht geschlafen, sie hat nicht gegessen und... Klar. Ne, sie funktioniert so wie in den Kindern irgendwie. Ja. Also ich bin auch wirklich über... maßen traurig und sehe das Elend und man kann nicht helfen. Nee, man kann nicht helfen. Man kann nur da sein und den Rest muss derjenige immer selbst aushalten. Das ist das Traurige eben auch bei Liebeskummer und Liebesschmerz. Und ich sage, letztendlich ist es wirklich so, dass ich, wenn ich dann wirklich anfange zu weinen, wenn ich mit meiner Tochter ihn spreche oder so, dass sie sagt, Mutti, hör doch auf, also dass sie mich mehr tröstet. Mhm. Ja, ja, du musst auch nicht weinen in ihrer Angst. Ja, aber ich kann es auch nicht unterdrücken. Verstehe. Marlies, ich glaube, wir haben alles so durchgesprochen. Ja. Mehr können wir nicht sagen. Nee, ist okay. Dann wünsche ich dir und deiner Familie und deiner Tochter vor allen Dingen alles Gute und dass sie durch diese schon schlimme Zeit kommt. Das ist schon ein großer Schmerz, der Liebeskummer, wirklich. Alles Gute wünsche ich. Ich danke. Gerne, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Vera und Vera ist 71. Guten Morgen, Vera. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir reden über den Sommer 2010. Ja, ich war in Peru in einem Kinderdorf. In Peru in einem Kinderdorf? Ja. Erzähl mal, warum? Ich arbeite schon seit vielen Jahren, also schon seit 18 Jahren ehrenamtlich für dieses Kinderdorf. Mhm. Und gelegentlich fliege ich immer mal runter, wenn das Geld wieder reicht, um direkt vor Ort mitzuarbeiten. Was machst du denn dann vor Ort? Wir haben da 100 Waisenkinder. In erster Linie arbeite ich mit den Kindern kreativ. Ich komme so ein bisschen aus der Branche. Bist du Lehrerin früher gewesen? Oder? Nein, ich habe Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ich habe aber auch mal Kunst studiert. Und, ah ja, ah ja. Und das passt ganz gut. Ja. Mhm. Also kreativ heißt du malst mit den Kindern? Oder? Ja, und in diesem Jahr gleich kam unsere Kinderdorfleiterin auf uns zu und sagt, ach, wir haben schon so auf dich gewartet. Ich will mit den Kindern ein Lebensbuch machen, ein Libro della Vida. Und zwar, weil die Kinder oft, wenn sie ganz klein sind, zu uns kommen und irgendwo vergessen, ihre Wurzeln vergessen. Mhm. Und da wir so ein Buch machen, mit Fotos zusammen mit einer Therapeutin ausarbeiten, so über das ganze Leben der Kinder, das ist immer weiter vervollständigen. Mhm. Und da die Kinder dieses Buch auch lieb haben sollen, hat Lieselotte heißt unsere Kinderdorfleiterin, gesagt, sollen sie das Buch außen gestalten. Und das habe ich erstmal mit den Kindern gemacht. Das sind ganz arme Kinder aus armen Familien? Sind alles Waisenkinder. Waisenkinder aus sehr armen Verhältnissen kommen. Waisenkinder, ja. Zum Beispiel von dem großen Erdbeben haben wir wieder, vor zwei Jahren haben wir wieder 14 neue gekriegt. Jetzt haben wir wieder 9 neue, wo wir noch gar nicht wissen, wie sie heißen und wo sie herkommen. Wer finanziert denn dieses ganze Projekt? Das läuft alles über Spenden. Alles über Spenden? Über eine große Organisation oder? Eine kleinere Organisation, das ist der Internationale Verband Westfälischer Kinderdörfer in Paderborn. Ah ja. Und er hat ein Kinderdorf in Ghana, in Peru und in Indien. Und ich arbeite ausschließlich ehrenamtlich für Peru. Für Peru. In Peru spricht man Spanisch. Spanisch. Sprichst du Spanisch? Nein. Nein? Wie geht denn das ganz dann? Wie kann... wenig, ganz wenig. Aber ich, also Lieselotte sagt immer, was die Kinder alles verstehen von dir. Ich rede mit Händen und Füßen und auch, die verstehen alles. Aber Lieselotte klingt nur auch gerade nicht sehr Spanisch. Ist das eine... Lieselotte ist die Eltern oder die Großeltern sind von Deutschland mal vertrieben worden, 1800 und. Ach so, und die haben deutsche sich Wurzeln. Unten gefunden. Ah, verstehe. Lieselotte ist in Peru geboren, hat in Deutschland Sozialpädagogik studiert und ist wieder zurück nach Peru, um die Kinder, also, den Kindern zu helfen. Wie praktisch. Das heißt, du kannst dich gut mit ihr verständigen. Ja, und, sie spricht gut Deutsch auch. Das machst du seit 18 Jahren. Seit 18 Jahren. Das ist ja toll. Woher kommt dieses Engagement? Was ist die Motivation? Ach, ich hatte mal einen sehr reichen Freund nach meiner Scheidung und er hat mir jedes Jahr zum Geburtstag eine Weltreise geschenkt. Mhm. Und da bin ich viel in Lateinamerika gewesen und habe das Elend gesehen. Mhm. Und mit 55 bin ich in Vorruhestand gegangen und habe gesagt, so, und meine Zukunft gehört den Kindern. Und ich wusste noch nicht welchen. Mhm. Und dann habe ich verschiedene Hilfsorganisationen angeschrieben und habe gesagt, ich will für euch arbeiten, aber nur von dem Geld, was ich reinhole, werden keine Verwaltungskosten abgezogen. Mhm. Und da wollten viele nicht mitmachen. Aber dieser kleine Verband in Paderborn, die haben sofort ja gesagt. Mhm. Und da habe ich also ein Sonderkonto. Die Nebenkosten trage ich selbst. Und ich habe inzwischen auch, also von dem Geld konnte auch ein Haus gebaut werden im Kinderdorf. Das heißt, du sammelst hier in Deutschland auch Geld? Ich sammle Geld, Sachspenden, ich vermittle Patenschaften. Achso, und dieses Geld, lass mich mal fragen, weil das finde ich immer interessant. Das heißt, das Geld, was du sammelst, das darüber verfügst du und du weißt genau, in welches Projekt das da eingefließt. Zweckgebunden gebe ich das Geld nach Paderborn. Ich kriege auch für alles, für jeden Pfennig, für jeden Farbtopf, das rechne ich alles ab. Ja, und dann geht das Geld direkt in das Kinderdorf und da wird irgendwas Neues gekauft oder irgendwas das, finanziert genau. oder so. Oder auch jetzt, als wir die 14 neuen Kinder bekommen haben vom Erdbeben, die noch keine Paten haben. Und wir leben ja in erster Linie auch von Patenschaften. Mhm. Davon ernähren wir die Kinder und schicken sie zur Schule. Wie viel müssen denn die Leute übrigens bei so einer Patenschaft im Monat oder im Jahr zahlen? Ab 20 Euro im Monat. Ja, und da ist wahrscheinlich eine große Hilfe schon getan. Ja, aber wir brauchen natürlich dadurch für jedes Kind mehrere Paten. Denn von 20 Euro können wir ein Kind nicht ernähren. Mhm. Ne? Jetzt frage ich nochmal, ist da vielleicht auch ein ganz anderer Hintergrund? Zum Beispiel, hast du selbst Kinder? Nein. Kann das damit zusammenhängen, dass du keine Kinder hast und da noch dann etwas Gutes tun möchtest? Ich weiß es nicht. Ich habe nämlich in Deutschland auch eine ganze Menge Nichten und Neffen, die mich auch sehr lieben. Ja. Und die ich auch sehr liebe. Ja. Ich habe eigentlich immer ein gutes... Ich habe viel mit Kindern zusammengearbeitet. Ja. Und ich sage immer, alle Hunde und alle Kinder laufen hinter mir her. Wie lange warst du unten? 4 Wochen. Ich kann nicht länger, weil meine Freundin dann immer Urlaub nimmt und hier auf meine Tiere aufpasst. So. Ich habe nämlich einen Hund und eine Katze. Also, und verstehe. Die kann ich ja nicht alleine lassen. Finde ich aber ein tolles Engagement, muss ich dir sagen. Aber es macht viel Spaß. Ja, ich wollte sagen, das auch. Es macht viel Spaß und es ist äußerst sinnvoll. Das heißt, du hast in deinem Rentnerdasein und nach dem Ruhestand eine sehr sinnvolle Arbeit und Aufgabe gefunden. Es ist natürlich nicht alles erfreulich oder so. Es gibt ganz, ganz viel Kummer unten. Wir haben jetzt auch wieder eine Beerdigung gehabt. Von einem Kind? Nein, von die Mutter des Kindes lag schon ein halbes Jahr mit Tuberkulose da und die ist gerade gestorben und dann war die Beerdigung und das Kind haben wir da mit hingenommen. Mhm. Oder das Ministerium will uns 4 Kinder wegnehmen, die schon 14 Jahre alt, 2 Kinder wegnehmen, die schon 14 Jahre alt sind, Zwillinge, wunderschön, und will die zur Adoption freigeben und wir wissen nicht wohin. Also ein permanenter Kampf ist das auch. Und dann schalten wir Menschenrechtsorganisationen ein, die Kinder, die fangen an zu weinen, die nässen wieder ein, nachts mit 14 Jahren, die wollen nicht weg, das Kinderdorf ist ihr Zuhause. Mhm. An was mangelt es dort am meisten? Am meisten im Kinderdorf mangelt es am Geld. Ja, das ist klar. Für Geld für was? Zum Leben. Also Liselotte sagte zu mir, weißt du, das Wichtigste ist, dass die Kinder was zu essen haben. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Container von Deutschland geschickt und der ist, dann war gerade in Callao im Hafen von Lima, wurde gestreikt, dann kam der in Chile an. Wir mussten den Transport von Chile zurück bezahlen. Wir müssen Lagerkosten bezahlen. Es ist also ein Wahnsinn. Du hast keinen Anfang. Und hatten keinen Pfennig Geld mehr. Wir wussten nicht mehr, was wir den Kindern morgens mit zur Schule geben sollten. Wir haben ihnen Pellkartoffeln mitgegeben. Das heißt, die Grundsicherung der Ernährung ist nicht mal immer gegeben. Wenn solche Dinge sind oder ein Kind muss plötzlich operiert werden und die Operation kostet 3.000 Dollar oder so, dann wird es schon wieder schwierig. Du hast am Anfang auch gerade ein paar Zahlen genannt. Wie viele Kinder sind es insgesamt dort? Wir haben jetzt 101 Kinder haben wir da, aber 30 Kinder sind schon nicht mehr im Kinderdorf. Das heißt, die sind 18 Jahre alt. Also die werden von uns zur Schule geschickt, die kriegen eine Berufsausbildung und die sind bereits in Lima. Aber wir haben für die Zimmer angemietet und wir sorgen noch für sie. Also ihr kümmert euch auch darum, wenn die erwachsen werden, damit die so in die Selbstständigkeit finden. Genau, die kommen zu uns teilweise mit 2-3 Jahren gehen erst in den Kindergarten, dann werden sie von uns zur Schule geschickt. Das kostet auch viel Geld, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ist das eigentlich schon mal passiert? Du warst jetzt, du fährst jedes Jahr dort runter, sagst du? Ich schaffe es nicht jedes Jahr finanziell, ja. Aber so oft wie ich kann. So oft wie möglich. Dass dir ein Kind besonders ans Herz gewachsen ist? Ja, ich habe ja selbst auch Patenkinder dort. Mhm. Auch schon Patenkinder, die nicht mehr im Kinderdorf sind, die jetzt schon erwachsen sind. Die nehmen Urlaub, wenn ich komme, um mit mir zusammen zu sein. Die schreiben mir E-Mails. Aber das ist doch ein tolles Erfolgserlebnis. Das ist so wunderbar. Das ist aber sehr schön, finde ich. Oder so ein Mädchen geht mit mir durchs Kinderdorf, die ist so 12 Jahre alt. Tia heißt ja Tante und ich bin für alle Tia Vera. Und dann nimmt sie mich in den Arm und sagt, du nicht Tia Vera, du Mama Vera. Und ein größeres Kompliment kann man ja nicht bekommen. Ne? Tolle Sache, was du da machst, Kompliment. Und ich wünsche dir, dass du noch lange aktiv sein kannst, weil ich schon merke, dass das eine sehr, sehr gute und sehr sinnvolle Arbeit ist. Ach, es ist auch. Und eine schöne Arbeit. Man kriegt so viel zurück. Ja, ja, genau. Das glaube ich eben auch. Wenn ich morgens aus meinem Zimmer komme, dann kommen aus allen Häusern die Kinder und im Büro ist es ja üblich, dass man mit Küsschen begrüßt. Ja. Jeden Morgen kriege ich 100 Küsschen. Wer kriegt das schon? Das hast du wirklich recht. Ja, schön, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Ja, danke. Viel Erfolg und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. 1.46 Uhr. Unser Thema heute Nacht heißt, das war mein Sommer 1900, das war schon 2010, das war mein Sommer 2010. Ich möchte mich gerne mit euch über diesen Sommer unterhalten, wie ihr diesen Sommer verlebt habt, was passiert ist, was ist Schönes passiert, was ist vielleicht auch weniger Schönes oder Trauriges passiert. Ihr könnt anrufen 0800 220 5050 oder ihr mailt domian@wdr.de. Heike ist hier, Heike ist 58, guten Morgen. Nein, 50. Ja, 59. 50, oh Gott, jetzt habe ich dich aber gleich fast 10 Jahre älter gemacht. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, macht nichts. Heike. Ja. Sag ich es nochmal, Heike, 50 Jahre alt. Ja, alles klar. So. Also, mein Sommer war bis jetzt eigentlich recht gut. Ja. Aber heute oder letzten Abend hat mein Vater mir eine neue Lebensgefährtin vorgestellt. Mhm. Meine Mutti ist vor einem halben Jahr plötzlich verstorben. Also ganz frisch noch die Trauer. Für mich, ja. Ja. Oder jetzt erst, sag ich mal. Und ich war etwas überrumpelt. Jetzt hat er, also der Papa, schon nach einem halben Jahr eine neue Freundin. Ja. Seit wann hat er die denn, weißt du das? So genau weiß ich das nicht. Ich denke mal so 2-3 Monate. Mhm. Wie alt ist dein Vater? 70. 70. Mhm. Wie hat er sie dir vorgestellt? Wie ging das? Er hat uns gestern, also meine Kinder und mich, zum Essen eingeladen. Mhm. Ja. Und als wir dann da ankamen, saß sie dann eben halt da. Ja. Und dann hat er gesagt, hier, das ist meine neue Freundin, oder? Naja, nee, so richtig hat er nicht, was sie sagt. Also wir mussten dann halt eben mit der Situation umgehen, ne? Und fragen, wer das ist und... Ja, sie hat sich vorgestellt, wie das halt so ist, ne? Aber es wurde dann schon bald klar, dass sie die Freundin ist. Ja. Also er hatte vor 3 Wochen, ist er mal in so einen Kurzurlaub gefahren, übers Wochenende und er rief dann zwischendurch auch an und hat dann immer von wir geredet. Da hast du aber nicht nachgefragt, wer ist denn wir? Nicht nachgefragt, nein, also wir haben dann, also meine Kinder und ich haben dann immer so mutmaßt, ja, warum sagt er eben halt immer ja. Wir. Ist ja schon ein bisschen komisch. Und naja. Aber da habt ihr euch noch nicht so richtig was bei gedacht. Ich sag mal so, vermutet. Ah, das doch schon. Mhm. Ja, dass da irgendwie was ist. Wie war denn? Ich hatte vor 2 Wochen oder so, hatte ich mit ihm ein Telefonat. ich weiß nicht, weil, wie gesagt, mein Problem mit dem Tod meiner Mutter gerade jetzt bei mir so aufkommt. Mhm. Also nicht so kurz danach, sondern jetzt erst. Nachdem du das jetzt weißt? Dass nein. Vorher da auch schon. Vorher schon. Mhm. Und da hatten wir eben halt ein Telefonat und da habe ich eben gesagt, ja, also ich hätte da jetzt auch kein Problem mit, wenn er jetzt mal nochmal irgendwie wen Neues kennenlernen würde, mhm, oder so. Aber wie gesagt, heute fühlte ich mich dann einfach etwas überrumpelt. Kann ich verstehen. Ja. Dennoch, überrumpelt, klar, so grundsätzlich, findest du es zu früh, dass er jetzt schon eine neue Freundin hat? Ein bisschen früh, ja. Ja. Wie lange waren denn deine Eltern zusammen? 50 Jahre. 50 Jahre? Ja. Wie war die Ehe, soweit du das so als Tochter beurteilen kannst? Gut. Gut. Hm. Du hast zu beiden Elternteilen ein gutes Verhältnis auch, ja, gehabt, zur Mutter, und ein gutes auch zum Vater? Ja. Hm. Ja. Das ist natürlich eine schwierige Situation für dich, seelisch. Ja, sehr. Als du diese Frau gesehen hast und mit ihr, ja, gesprochen hast, was hast du denn von der für einen Eindruck gehabt? Also es ist eine ganz nette, liebe Frau, mhm, aber ich vergleiche sie. Mhm. Ja, und es kam dann auch so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, so Aussagen, also er gehört jetzt mir, mhm, und aber also, so hat sie es wahrscheinlich gar nicht gemeint, ne? Ich weiß es nicht. Es ist so bei uns in der Familie, wir waren immer zusammen. Mhm. Also Eltern, mhm, Großeltern, Kinder, Enkel, alle. Warst du denn gestern unfreundlich zu der Frau? Nein. Nein, das nicht. Hm. Nein. Weißt du, Heike, ich glaube, alle Leute können deine Reaktion im ersten Moment verstehen. Die, mhm, die Mama ist ein halbes Jahr erst tot und jetzt kommt der Vater schon mit einer neuen Freundin an. Ja. Aber, und ich finde, jetzt kommt das große Aber. Mhm. Eigentlich muss man auch als Kind, als Tochter so großherzig sein und den Vater frei entscheiden lassen. Wenn er das jetzt für sich so entschieden hat, wenn, ja, es seine Form ist, jetzt mit dem Leben weiter umzugehen, finde ich, muss man das respektieren. Mhm. Dadurch wird ja die Ehe und die Liebe, die deine Eltern miteinander geteilt haben, nicht gemindert oder in den Schmutz gezogen, weiß Gott nicht. Nein. Deine Mutter wird immer bei deinem Vater im Herzen sein, nach 50 Jahren Ehe, das ist völlig klar. Mhm. Und zugegeben, es ist recht frisch, aber dennoch, du willst doch bestimmt auch, dass dein Papa, der ist nun auch schon nicht mehr der Jüngste, und für ihn war das sicher auch sehr schwer. Ist die Mutter eigentlich plötzlich gestorben? Oder noch? Ja. Ja. Das heißt, für ihn war es auch ein Schock. Ja. Und du für willst, uns alle? Für euch alle, natürlich, klar. Ja. Aber du gönnst ihm doch sicherlich auch noch, dass er noch mal etwas Schönes erlebt. Und auf alle Fälle. Und es könnte ja sein, dass das jetzt genau seine Art ist, auch mit der Trauer umzugehen. Ja. Ich würde mich bei allem Verständnis für deine Gefühle, die habe ich wirklich, mhm, würde ich versuchen, mich zurückzunehmen und nach dem Motto, komm, lass ihn machen. Er ist ein 70-jähriger Mann, es ist sein Leben, er muss es für sich entscheiden. Mhm. Und wenn es ihm jetzt dabei gut geht, nur das ist entscheidend, dann ist es auch gut, dann soll er das machen. Ja. Red doch auch mal ganz einfach, ganz offen mit ihm, das entspannt die Situation vielleicht auch. Ja. Vielleicht kann er dir das auch ein bisschen erklären. Aber mach ihm bloß keine Vorwürfe, sondern sag Nein, ganz offen. Nein, das würde ich auch nie tun. Mhm. Ich habe, wie gesagt, vor 2-3 Wochen hatten wir ein Telefonat und da habe ich zu ihm gesagt, also Vater, Papa, wenn eben, da jemand ist... Eben, du hast es ihm ja sogar angeboten. Ja. Das ist ja auch schon eine tolle Geste von dir, dass du das gesagt hast, auch schon nach so kurzer Zeit. Ja, aber jetzt, es war eben heute einfach so... War zu viel und zu schnell. Zu viel. Ein bisschen überrumpelt. Schnell. Ja. Ich würde sagen, lass mal ein bisschen Zeit ins Land gehen, Heike. Vielleicht sieht die Welt so in vier, acht Wochen schon ein bisschen anders aus. Und vielleicht kannst du ja auch, wenn das eine nette Frau ist, auch mit der Frau nochmal reden und auch so ein bisschen von deinen Gefühlen erzählen. Das bricht vielleicht das Eis auch ein bisschen. Das hatte ich eigentlich auch vor. Ja. Dann geht das doch mal in diesem Sinne an und dann wünsche ich dir einfach alles Gute, dass du mit dieser neuen Gefühlslage auch zurechtkommst und vor allen Dingen deine Trauerarbeit auch schaffst, die jetzt ja offensichtlich erst so hochkommt, aufgrund des Verlustes. Ja. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir, Heike. Ja, danke, Tobias. Tschüss. Ciao. Und ich begrüße herzlich den Thorsten. Der ist 43. Guten Morgen, Thorsten. Guten Morgen, Domian. Hallo, Thorsten. Was war bei dir los in den letzten Wochen? Ja, ich glaube, ich habe noch mal eine schöne Geschichte zum Abschluss der Sendung. Ja. Und zwar, meine Freundin und ich, wir haben uns vor einem Jahr etwa kennengelernt. Mhm. Auf etwas unkonventionelle Art und Weise. Wie denn? Ich hatte eine Ex-Freundin und meine Ex-Freundin und ich, wir hatten einen sehr, sagen wir mal, regen sexuellen Verkehr. Ja. Auch übers Telefon. Ja. Und als wir getrennt waren, ich habe mir telefoniert und ich sagte, Mensch, irgendwie, das fehlt mir ja schon, dass wir so keinen Telefonsex und mehr so SMS-Sex haben können. Dann sagte sie zu mir, pass mal auf, ich habe da eine Freundin kennengelernt, die steht auf sowas. Versuch das doch mal bei der. Ach, das ist ja verrückt. Und dann habe ich ihr geschrieben und das ging so munter hin und her, 4 Monate lang. Quatsch, ein Monat. Anderthalb Monate lang. Ja. Bis wir uns zum ersten Mal dann persönlich kennengelernt haben und dann merkten wir eben, was wir in der Fantasie ausgesponnen haben, funktioniert auch reell. Das heißt, deine Ex hat dich quasi an deine jetzige gebracht. Genau. So kann man sagen. Ja. Das ist ja lustig. Also wir haben quasi, bevor wir uns überhaupt gesehen haben, zum ersten Mal wussten wir schon von dem anderen die jeweiligen sexuellen Vorlieben. Was immer sehr praktisch ist. Ja, das stimmt wirklich. Wir sind heute der Meinung, man sollte eine Beziehung nur so anfangen. Aber deshalb rufe ich gar nicht an. Ja. Meine Freundin, die ich also vor einem Jahr kennengelernt habe, wir haben vor einem Dreivierteljahr einen Film zusammen gesehen, Zugvögel. Mhm. Einmal nach Inari mit Joachim Krohl und Peter Lohmeier. Ja. Toller Film. Kennst du die Handlung? Ja, ich kenne, ja, natürlich. Super. Ja. Und dann haben wir gesagt, pass mal auf, diesen Film spielen wir im Sommer nach. Ach. Und haben uns Interrail-Tickets gekauft und sind also von Berlin. Aber es gibt in Inari keinen Bahnhof. Ja, pass doch mal auf. Ja. Also von Berlin ganz normal nach Kopenhagen, Fähre nach Malmö, nach Stockholm, mit der Fähre nach Turku, mit dem Zug von Turku über Tampere, Rovaniemi und da in den Bus gestiegen. Also wir sind gerade, zur Erklärung für die Zuschauer und Zuhörer, die es nicht wissen, wir sind in Finnland. Finnisch Lappland. Und Rovaniemi ist die Hauptstadt von Nordfinnland, von Finnisch Lappland. Und da seid ihr in den Bus gestiegen. Wir sind in Rovaniemi in den Bus gestiegen. Ja. Das ging dann noch 3,5 Stunden. Nach Ivalo, ja. Da war erstmal Endstation, da sind wir ins Hotel gegangen, ja. Da war es nachts um 12:30. Ja. Und am nächsten Morgen weiter nach Inari, an den See. Und das war eigentlich unser Traum überhaupt. Wir wollten nach Ukonkivi auch noch, auf die heilige Insel, auf dem See. Ja. Das hat leider nicht geklappt, weil kein Schiff mehr fuhr an dem Tag und wir mussten am nächsten Tag schon zurück. Weißt du, dass du mich gerade zum Strahlen bringst, weil ich nämlich dort auch schon zweimal war. Am Inari-See. Und ich das traumhaft schön finde da oben. Ja, wir haben auch gesagt, am liebsten würden wir uns direkt eine Hütte da kaufen. Ja. Weil wir sind ja nur auch aus dem Alter raus, wo einen Rom, Paris, New York nicht mehr interessiert, da will man seine Ruhe haben. Ja. Und das war einfach wunderbar. Dann haben wir noch Rentiere gesehen und sieht man da an jeder Ecke? Nee, an jeder Ecke nicht, aber es sind uns 5 über die Straße gelaufen. Ja. Und als wir dann unsere Füße in dem Inari See haben baumeln lassen, haben wir uns verlobt. Ach, das ist ja romantisch. Das war der Höhepunkt unserer Reise, das hatte ich mir natürlich vorher schon vorgenommen. Also eine Verlobung in Lappland, das ist ja ein Traum. Das ist ja wirklich und ein Traum. Und Inari wird auf jeden Fall weiterhin ein Ziel bleiben. Ja, das ist im Winter extrem kalt dort oben. Ja. Aber im Sommer kann es halt auch sehr schöne warme Tage geben. Wie war das Wetter bei euch, als ihr da wart? Wunderbar. Ja. Wir waren 10 Tage in Finnland und hatten eigentlich nur einmal einen halben Regentag in Turku. Was zum ersten Mal in Skandinavien? Ich war vor Jahren schon mal für einen Tag in Helsinki und als Jugendlicher auf einer Orchesterreise durch Schweden. Ja. Aber das wird ein weiteres Reiseziel sein. Ja, das ist eine tolle Geschichte. Also, da wünsche ich euch sehr, sehr viel Glück und vielleicht und dann hoffentlich noch viele nette Reisen in den sehr, sehr hohen Norden. Ja. Und schöne Grüße an deine Verlobte. Das spricht hier aus. Thorsten, danke für deinen Anruf. Alles Gute. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und für heute Nacht von uns. Das war mein Sommer 2010. Das war unsere Sendung dazu heute. In der Technik Nami Strack. Und wir sind morgen wieder da mit einer offenen Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Telefonnummer zu allen Themen, die euch interessieren und über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. Und gerne natürlich auch mailen domian@wdr.de. Gute Nacht wünsche ich und sagt tschüss. Bis morgen. Bye, bye.